1. Praise Yahweh, praise den Namen Yahwehs, Dina Yahwehs. 2. Die im Tempel Yahwehs und in den Vorhofen des Hauses unseres Gottes dienen. 3. Praise Yahweh, den ist gutig, singt Loblieder auf seinen Namen, weil erhaben ist. 4. Den Yahweh hat Jacob erwählt und Israel zu seinem besonderen Besitz gemacht. 5. Den ich erken, dass Yahweh groß ist und unser Herr all anderen Gotte übertrifft. 6. Yahweh hat als getten, was im Jephiel, so wohl im Himmel als auch auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. 7. A last wolken vom en der Erde aufsteigen, erzu regen und blitzen holt den Wind aus seinen Spiken hervor. 8. Mschlug die Erstgeboren in Ägyptens, so will von Menschen als auch von V. 9. A Sansachen und Wunder nach Ägypten, die sich gegen den Pharao und Elsein Dina richteten. 10. Besiegt Veel Volker und Totit Maktij Koniger. 11. Dazu gehorten Sihon, der König der Amoriter, und Og, der König von Basin, soe al Konigreich Kanans. 12. Gaba Land als Besitz seinem Volk Israel. 13. Yahweh, Dane name Blate Uig Bestihen, und Dane Erinnerung, Yahweh, Blate Dirch al Generation in Erholten. 14. Den Yahweh verschaft seinem Volk gerechtigkeit und hat mitliad mit seinen Dienern. 15. Die Gotzen der Volker bestehen aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhanden. 16. Sie haben einen Mund, können aber nicht sprechen, und Organ, können aber nicht sehen. 17. Sie haben Ohren, können aber nicht hören, und in ihrem Mund ist kein Atem. 18. Diegenigen, die Sie herstellen, werden ihnen Gleich, ebenso Jeder, der auf Sie vertraut. 19. Vom Hauser Israel, praise Yahweh. Vom Hauser Aarons, praise Yahweh. 20. Vom Hauser Levi, praise Yahweh. Dia Yahweh Furchtet, praise Yahweh. 21. Jepriesen Sei Yahweh von Zion Aus, der in Jerusalem won't. Praise Yahweh.